Kundgabe 570. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.9.1938. Freigeben des Geistes vom Körper. Antwort aller Fragen. In die Unendlichkeit dringt des Geistes Kraft ein. Der Körper jedoch kann nur das aufnehmen, was dem Verstand durch den Geist vermittelt wird. Und so wird es sich immer darum handeln, wie weit der Körper dem Geist in sich das Recht einräumt, sich zu trennen von diesem, und das durch das willige Nachgeben des Körpers, durch das Befassen der Gedanken mit dem Geistigen. Alle Materie wird sich hindernd legen zwischen Geist und Körper. Kann nun der Körper nach Möglichkeit ein Lösen von der Materie bewirken, so ist dem Geist in ihm der Weg frei gemacht in die Unendlichkeit. Alle Probleme, welche die Menschen berühren und deren Lösung ihnen wichtig erscheint, können nun dem Geist unterbreitet werden, und das Versenken in rein göttliche Schöpfungswunder ergibt bald eine klare Lösung solcher Fragen. Denn es gibt nur eine Wahrheit, und diese ist nur mit dem Geist zu fassen, der Gottes ist, niemals aber mit dem, was noch der Erde angehört, dem rein menschlichen Denken. Erst wenn sich das Denken des Menschen untergeordnet hat dem Geist in ihm, kann er so in die Wahrheit geleitet werden. Denn Gott gibt ihm die Erkenntnis dann, wenn sich der Mensch ihm gegeben hat und seine Aufgabe auf Erden zu erfüllen trachtet. An das größte Problem darf sich der Mensch heranwagen, und es wird ihm Antwort werden auf seine Fragen, so er nur immer diese begehrt, um den Reifezustand zu erlangen. Irdische Interessen damit zu verbinden, ist nicht zulässig, denn alles Geistige muss sich völlig trennen vom Materialismus, um reinste Wahrheit zu sein. Ohne Vorbehalt wird jenen gegeben, die ihre Lebensaufgabe darin sehen, Gott zu dienen und seinen Willen zu erfüllen. Diesen teilt der Herr aus unbegrenzt. Sie dürfen sich nur immer an ihn wenden, um vollauf Gehör zu finden. Denn eine willige Seele auf Erden ist ein Werkzeug in den Händen Gottes. Dieses ist berufen, teilzunehmen am Erlösungswerk des Herrn auf Erden. Wird so nach allen seinen Aufgaben gern und willig nachkommen und so wieder den Mitmenschen zum Segen wirken. Denn die Verbindung mit dem himmlischen Vater wird sie leiten in die ewige Wahrheit. Amen.